dich krank, dir blutet das Herz. Deine Heimat in den letzten Zügen. Doch Hass und Verzweiflung werden zum Mut. Es ist Zeit, die Knechtschaft zu besiegen. Thank you. verleugne sie nicht.